Sind die Güter des Paradieses und die Übel der Hölle nur für die Seelen? Die Güter des Paradieses und die Übel der Hölle sind jetzt nur für die Seelen, weil jetzt nur die Seelen im Paradies oder in der Hölle sind, bis zum Weltende. Die abgeschiedenen Seelen, die Seelen, die von ihrem Leib getrennt sind. Aber nach der Auferstehung des Fleisches werden die Menschen mit ihrer vollen Natur, das heißt mit Seele und Leib, ewig glücklich oder gebeinigt sein. Ändert sich also der Zustand auch der Heiligen und Seligen im Himmel. Unter diesem Gesichtspunkt, so nur akzidentell, nicht wesentlich. Aber selbst die akzidentellen Dinge können ja sehr wichtig sein.